Ich hab die ganze Nacht hier gesessen und Crystal geraucht. Yo, ich hab die ganze Nacht hier gesessen und Crystal geraucht.